Dasgehirn.info, Fox P2. Die Hirnforschung befeuert die Lebenswelt der Gesellschaft vor allem zu den großen Fragen. Nach Ich, Bewusstsein und freiem Willen. Und zum Thema Lernen. Warum das so ist und was Hirnforscher, Pädagogen Sinnvolles zu sagen haben, darüber spreche ich heute mit dem Biologen Professor Martin Korte von der TU Braunschweig. Herr Korte, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Selbstverständlich, guten Tag. Es geht hier heute um Neurodidaktik. Was ist denn damit genauer gemeint? Also vielleicht in einer kurzen Einführung? Bei der Neurodidaktik geht es darum, welche Impulse aus den Neurowissenschaften heraus in Schule und Berufsleben hineingegeben werden können, um Ausbildungssituationen, um Schulsituationen bis hin zu Kindersituationen zu befeuern, dahingehend, welche Unterrichtsmethodiken am sinnvollsten sind, sich am meisten bewährt haben oder sich aus der Sicht der Neurowissenschaften am ehesten bewähren könnten. Gemeinhin ist also, dass die Neurowissenschaften auch einen Impuls geben können dazu, wie Menschen in verschiedenen Kontexten lernen können. Man muss hier gleich eine Einschränkung machen. Neben dem, was gemeint ist, man natürlich ein bisschen aufpassen muss, dass der Begriff nicht mehr verspricht, als er dann am Ende halten kann. Denn am Ende ist es so, dass alles, was wir in unserem Leben machen, irgendwie auch immer durch das Gehirn gesehen werden könnte. Auch ein 100-Meter-Lauf ist nur möglich, wenn der Motorkortex die entsprechenden Befehle an die entsprechenden Muskel erteilt. Nichtsdestotrotz würden wahrscheinlich die meisten Läufer ihr Laufen versuchen zu perfektionieren, ohne irgendeine Art der Neuroathletik verwenden zu müssen. Was ich sagen will ist, man muss, wenn man diese Begrifflichkeiten verwendet, auch dahingehend aufpassen, dass man nicht Worthülsen benutzt. Also was ich spezifisch jetzt meine, ist, bei der Neurodidaktik geht es darum, wo können die Neurowissenschaften bestehende Programme sozusagen unterstützen, wo können sie bestehende Programme in Frage stellen und wo kommen aus den Neurowissenschaften genuin neue Ideen in die Ausbildungssituation hinein. Sie haben es schon gesagt, Lernen findet in bestimmten Kontexten statt. Und auch wenn der Schule ein schlechter Schüler ist, lernt zu Hause in Nullzeit sämtliche Zaubersprüche eines Helden in World of Warcraft. Woran liegt das? Zwei muss man sagen, meist, also insbesondere wenn es um didaktische Konzepte geht, geht es ja um Schule, geht es um diese Ausbildungssituation. Da muss man natürlich fairnesshalber der Schule gegenüber sagen, dass Schule erfunden wurde, damit Kinder und Jugendliche etwas zu lernen, was sie eben nicht von selber in ihren eigenen Lebenswelten lernen. Dadurch hat natürlich die Schule per se immer einen motivationstechnischen Startnachteil, weil dort eben all das gemacht wird, was man eben nicht von selber lernt. Und entsprechend steht Schule viel, viel stärker unter einem Begründungszwang. Das heißt, Lehrer, Eltern müssen viel mehr Zeit darauf verwenden, eben den Kindern und Jugendlichen auch zu erklären, warum das, was sie dort tun sollen, auch vielleicht tun möchten. Das heißt, zu erklären, warum das wichtig ist, und zwar ganz konkret, nicht warum das wichtig in 10 oder 20 Jahren ist, sondern warum Lesen, Schreiben, Rechnen, warum die Interpretation von Texten schon in den Lebenswelten der Kinder eine Rolle spielen können. Und entsprechend ist es genau, wie Sie sagen, Lernen ist kontextabhängig, das zeigen alle psychologischen, erziehungswissenschaftlichen und neurowissenschaftlichen Untersuchungen jetzt aus Sicht eines Hirnforschers, dahingehend begründet, dass das Gehirn natürlich nicht nur einen Detailausschnitt wahrnimmt und alle anderen Sinnesinformationen und Gedanken ignoriert, sondern es werden immer bestimmte Situationen und Momente abgespeichert, die in einem bestimmten Kontext stehen. Wir speichern Situationen ab, wir speichern Kontexte ab. Vor allen Dingen sind wir ganz sensibel dahingehend, in was für sozialen Kontexten wir etwas erleben. Und wo ist der soziale Kontext bei so einem Computerspiel wie World of Warcraft? Vor allem besteht er darin, dass die Jugendlichen selber sich ja identifizieren mit den Figuren, die sie sich zusammengestellt haben und dann eben auch in Teams, ja so je nach Spielrichtung und so weiter, aber eben auch in Teams spielen. Das heißt, die Wahrnehmung ist hier durchaus nicht nur als Einzelkämpfer, sondern eben auch als Bestandteil einer größeren Team bis hin zur Weltgemeinschaft zu agieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Motivation in dem Fall ergibt sich in der Tat nicht durch den direkten sozialen Kontext, sondern durch die Art, wie die Spiele gemacht sind, die eben einen ganz enormen Suchtcharakter haben, weil eben man von einem Level zum anderen springt und dieses halt immer wieder erreichen will. Es gibt sehr schnelle Schnittwechseln, also sehr viel, was hier sozusagen ein hohes Suchtpotenzial macht, was hier den wesentlich stärkeren Faktor ausmacht bei dieser Art von Spielen, sodass man auch umgekehrt sagen kann, dass das eben nicht in einem Raum mit anderen Menschen gespielt wird, kann eben auch hinsichtlich der, ich sag mal, sozialen Bildung der Jugendlichen, die das viel spielen, auch negative Konsequenzen haben. Das kann man durchaus ganz direkt benennen. Dann kommen wir doch jetzt mal vom Hobby zum Beruf. Worauf kann man als Lehrer aus neurowissenschaftlicher Sicht heute beim Lehren achten? Das eine ist, dass man sich selber auch immer als Lernender begreift. Dass man sich nicht nur als jemand begreift, der Wissen vermittelt, sondern auch als jemand, der immer wieder Neues lernt und auch, ich sag mal, sowohl in sein Weltbild als auch in sein Wissenssystem aufbauen kann. Und da muss man eben auch als Lehrer sowohl die eigenen Begrenzungen wie auch die eigenen Stärken des Lernens kennen. Wann kann ich als Lehrer wie am besten Neues aufbauen für meinen Wissensschatz? Mich selber auch immer fragen, welche Unterrichtselemente kommen bei den Schülern wie an, also auch ganz selbstkritisch, auch hier zum Beispiel durchaus den Unterrichtsbesuch anderer Kollegen zulassen, sofern das deren Zeit zulässt. Wichtig ist auch zu lernen, die Methoden zu wechseln. Das Gehirn der Schüler, das gilt aber auch fürs eigene Gehirn der Lehrer, springt sehr stark darauf an, wenn situativ die Unterrichtssituation wechselt. Es ist immer auch ein Impuls für die Neugierde, allein dadurch, dass sich die Sitzsituation ändert, indem sich eben die Form des Unterrichtens ändert. Dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Lehrer sich in seiner Haut wohlfühlt. Das heißt, für die Lernenden ist es extrem wichtig, dass die Person, die ihnen etwas beibringen möchte, auch authentisch ist. Und das dürfen wir hier nicht unterschätzen, wie gut Gehirne in der Lage sind, zwar quasi zu extrahieren, ob das, was eine andere Person sagt, auch wirklich so gemeint ist. Das geht vom Geruch über Körpergestik bis zur Intonation, bis zu der Art, wie wir etwas sagen, bis zu unserer Gesichtsgestik. Neueste Untersuchungen zeigen sogar, dass nicht nur das Gesicht hier entscheidend ist, sondern auch die Körperhaltung spielt hier eine große Rolle. Und da die wenigsten Lehrer ausgebildete Schauspieler sind, müssen sie sich also auffragen, stehe ich eigentlich noch hinter dem, was ich dort unterrichte? Habe ich es jetzt vielleicht doch nur so dahingesagt? Dass man sich hier auch selber befragt, wie man als Person vor den Schülern steht. Und zwar nicht als ein Prototypus einer Person. Also nachweislich ist nicht der Clown der bessere Lehrer als der Ernsthafte, sondern es ist der bessere Lehrer, der als Gesamtpersönlichkeit mit sich im Reinen vor den Schülern steht. Also auch das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein in der Unterrichtskonzeption, dass sich auch ein Lehrer immer wieder fragt, stehe ich jetzt hinter dem, was ich hier gerade unterrichte und wenn nicht, warum eigentlich nicht, was kann ich ändern, was kann ich tun. Ein anderer Aspekt ist, dass Lehrer, Lehrerinnen, so klar es ihnen selber ist, warum sie einen bestimmten Unterrichtsbestandteil machen, den Schülern auch immer wieder erklären, warum sie jetzt von einem Schritt zum nächsten gehen, warum dies jetzt Bestandteil zum Beispiel des Physikunterrichtes ist, warum machen wir Elektrizität, warum dieses Gesetz, warum ist das wichtig, warum war das vielleicht auch mal wichtig. Auch immer wieder versuchen, das mit Geschichten zu kombinieren, denn unsere Gehirne reagieren extrem empfindlich auf Geschichts- und Erzählsituationen, dass man also versucht, sowohl die präzisen Fakten, die man dann zusammen mit der Klasse erarbeitet hat, berücksichtigt, aber darüber hinaus auch versucht, ob man das, was man im Unterricht machen möchte, auch in einen Kontext packen kann, der entweder eine Beziehung zu denen der Schüler hat oder der halt in einer Erzählsituation erklärt werden kann. Also auch das ist sehr, sehr wichtig. Das andere, was wichtig ist, und das sage ich insbesondere deswegen, weil natürlich durch die Fülle und durch die Masse, den der Schulstoff hat, das, was man abarbeiten muss als Lehrer, immer mehr zunimmt, bleibt es aber dabei, am wichtigsten sind die Anzahl der Wörter, Gesten und Taten, die die Schüler vollbringen und nicht die Anzahl der Wörter, die der Lehrer in den Mund nimmt, denn es scheint nach aller empirischer Forschung so zu sein, dass das Gehirn Informationen, die mit einer eigenen Handlung verbunden sind, mit einem größeren Gewicht bemisst, als die, die es nur passiv aufgenommen hat. Und zu einer Handlung gehört eben auch das eigene Sprechen, das eigene Formulieren. Auch das sind eben Aspekte, wo Lehrer besonders herausgefordert sind, ich sag mal, die Fülle des Stoffes abzuarbeiten, aber auch den Schülern und Schülerinnen genügend Möglichkeiten zu geben, auch mit dem, was sie erlernen sollen, auch gearbeitet zu haben. Dafür hilft es enorm, wenn die Lehrer und Lehrerinnen ihren Unterricht so organisieren, dass sie sich ganz bewusst bestimmte Knotenpunkte, Wissensknotenpunkte anlegen und die dann auch sozusagen immer wieder mit neuen Wissenselementen verbinden, so ein bisschen sternförmig, oder man kann auch die Metapher eines Wagenrades nehmen, wo man die Narbe in die Mitte setzt, so als einen Wissensknotenpunkt, und dann immer wieder versucht, in allen Unterrichtseinheiten möglichst viel mit diesen Radnabeln, mit diesen Knotenpunkten des Wissens zu kombinieren, denn es fällt dem Gehirn deutlich leichter, assoziativ über diese Knotenpunkte neue Elemente in das Wissenssystem einzubauen, weil dann eben diese Knotenpunkte nicht immer wieder neu gebaut werden müssen von den Netzwerken, die wir bei uns im Kopf haben, sondern wir können immer an bestehende Netzwerke schon anknüpfen. Das macht das Abspeichern leichter, aber eben auch den Abruf der Informationen. Ein anderer Aspekt, der mir noch wichtig scheint im Lehrerkontext, ist, dass man immer auch mal wieder versucht, Wissenselemente, die halt schon 3, 4 Wochen alt sind, nochmal wieder in den Unterricht einzubauen. Denn man sieht, dass vor allen Dingen das Wissen, was man noch zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen muss, dazu beiträgt, dass Wissenselemente auch in den Langzeitspeicher des Gehirns abgespeichert werden. Also es ist nicht nur das intensive Training in einer kurzen Zeiteinheit, sondern es ist vor allen Dingen nach einer längeren Pause der Wiederabruf, der die Wissenselemente sich dauerhaft abspeichern lässt. Und last but not least ist es auch so, dass am Anfang des Unterrichts es immer besonders wichtig ist, zunächst mal die Neugierde, das Neue zu betonen und nicht den Unterricht zum Beispiel durch das Abfragen der letzten Stunde zu beginnen, sondern erst mit etwas Neuem anfangen und dann das Neue mit dem versuchen zu kombinieren, was man in der Stunde vorher gemacht hat. Das erhöht den Lernerfolg deutlich. Ich würde gerne noch mal kurz auf den Clown zurückkommen, den der Lehrer ja nicht geben muss. Einige ihrer Kollegen betonen den Motivations-, den Entertainer-Effekt sehr stark. Wenn ich Sie recht verstehe, halten Sie Authentizität für wichtiger? Ich glaube eben nicht, dass sozusagen der gespielte Clown sozusagen der bessere Lehrer ist. Also der neurowissenschaftliche Hintergrund besteht ja darin, dass man sowohl psychologisch wie neurowissenschaftlich zeigen kann, dass es sich gut gelaunt, besser lernt, als, ich sag mal, wenn man mit Antipathie lernen muss, ist sicher auch unbestritten. Nur wenn sich ein ernsthafter, ruhiger Mensch, der eher introvertiert ist, den es ja auch als Lehrer gibt, als Clown gibt, um eben diese positive Lernatmosphäre zu schaffen, wird er gnadenlos scheitern, weil ihm das keiner auf der anderen Seite abnimmt. Das heißt, Gehirne sind einfach zu gut darin, Informationen dahingehend zu analysieren, ob sie eigentlich, wie sie gesagt sind, auch gemeint sind, und die reichen kleine Nuancen, um das eben zu ändern. Also eine positive Lernatmosphäre kann auch darin bestehen, dass die Schüler sich fair behandelt fühlen. Also auch Fairness wird vom Gehirn sehr genau bemessen und gemessen und kann eben auch einen Einfluss darauf haben, wie gut man lernt. Selbst Angst zu haben vor etwas kann einen gut lernen lassen. Allerdings muss man hier wissen, dass eben Bestrafungen nie so gut sind wie Belohnungen. Das ist ja tröstlich für alle Reformpädagogen. Das wird denen gefallen, ja. Das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Martin Korte über Neurodidaktik. Teil 2 folgt in Kürze. Fox P2 ist eine Produktion von dasgehirn.info. Am Mikrofon war Arvid Lai.